Ein Geflecht von Figuren auf unterschiedlichen Ebenen von Realität und Fantasie. Schriftsteller Leo in Isabel Klefelds Verfilmung von Daniel Kehlmanns Episodenroman Ruhm begegnet Rosalie. Den Rückflug für wann? Gar nicht. Rosalie, Senta Berger, todkrank, ist allerdings Figur aus einer von Leos Kurzgeschichten. Wir sehen sie kurz nach der Buchung im Schweizer Hospiz vor dem Giftcocktail. Doch dann wendet sie sich empört an Leo, ihren Schöpfer, Stefan Kurt, und fordert eine andere Geschichte für sich, die sie am Ende auch bekommt. Happy End irgendwie. Actionstar Ralf Tanner hingegen, oft gehe ich die Straße entlang und merke gar nicht, dass ich es als Ralf Tanner tue, verliert Existenz wie Identität, als ein Doppelgänger seine Rolle einnimmt. Und nicht mal der Butler, herrlich gediegen steif Matthias Brandt, will ihn noch wahrhaben. Was ist los mit dir, Ludwig? Sie wissen meinen Namen, Glückwunsch, aber wer sind Sie? Ruhm erzählt Geschichten, die in andere Geschichten münden, von denen wieder andere ausgehen, aber Ruhm wirkt konstruiert, auch weil die Figuren klischeebehaftet sind. Zu einem Gefühl jenseits von Staunen lädt diese kühle Anordnung im großen Weltlabor nicht ein. Ruhm von Isabel Klefeld, annehmbar. Denkt ihr, ich bin verrückt? Hat er euch das erzählt? Brüllt Curtis, als sich die Zeichen immer mehr verdichten, für ihn immer mehr verdichten, während die anderen einfach so weiterleben. Hört mal gut zu! Es wird einen Sturm geben, einen, wie ihr ihn noch niemals erlebt habt. Und nicht einer von euch ist darauf vorbereitet. Curtis in Jeff Nichols verstörendem wie betörenden Film Take Shelter, ein Sturm zieht auf, wird von apokalyptischen Visionen heimgesucht. Aber sieht er wirklich die Zukunft oder verfällt er dem Wahnsinn? Nachts, wenn Curtis, Bauarbeiter in Ohio, Mann von Samantha, Vater einer behinderten Tochter, für die beide liebevoll sorgen, nachts, wenn Curtis aufwacht, hat er ins Bett gemacht, weil er diesen Sturm sah, der alles vernichtet. Im Garten steht ein alter Bunker, es ist eine Tornado-Gegend. Ich denke drüber nach, den Sturmschutzbunker wieder in Ordnung zu bringen. Immer schlimmer werden Curtis' Visionen. Hast du den Verstand verloren? Und dann zieht tatsächlich ein Sturm auf. Aber ist das schon der große Sturm, von dem Curtis träumte? Der Korrespondent der Filmzeitschrift Filmdienst, Franz Evershaw, der Hollywood und die USA seit Jahren präzise beschreibt, hat Take Shelter aus dieser Innenperspektive heraus als eindrückliche Metapher für die Angst empfunden, die viele heute in Amerika angesichts einer ungewissen Zukunft verspürten. Ich darf eigenständig verlängern, ebenso viele in Europa. Ob allerdings die reale Angst oder die Angst vor der Angst schlimmer ist, das lässt der Film klugerweise offen. Schlaft gut in euren Betten, denn wenn es tatsächlich passiert, wird es das letzte Mal gewesen sein. Take Shelter von Jeff Nichols, herausragend. Ich melde mich freiwillig als Tribut! Die Gegenwart konsequent ein wenig weiter gedacht, kombiniert mit den Eigenschaften des Menschen in vergangenen Jahrhunderten oder, etwas platter formuliert, man mische eine faschistische Klassengesellschaft mit der Schaulust bei einer dieser antisolidarischen, ellbogengestählten Castingshows, die vorgeblich Superstars oder Topmodels hervorbringen, und füge das Konzept Brot und Spiele der alten Römer bei, vergesse nicht ein wenig vom Millionenspiel von Wolfgang Menge. Fertig ist die nicht allzu ferne Zukunft im Film Die Tribute von Panem, The Hunger Games von Gary Ross. Aus dem zerstörten Nordamerika ist der Stadt Panem entstanden, in dem die herrschende Elite jährlich die sogenannten Hungerspiele inszeniert. Brot und Spiele als Machtstabilisierungsstrategie. Die wollen eine gute Show und nichts weiter. Wir sind 24, gell, aber nur einer kommt da raus. Die Hungerspiele sind Gladiatorenkämpfe zwischen Jugendlichen. Für Katniss, gespielt von Winter's Bone-Star Jennifer Lawrence, die Gelegenheit, sich beim live übertragenen Überlebenskampf im Wald als tödliche wie hübsche Amazone zu präsentieren. Du sorgst also dafür, dass ich hübsch aussehe. Ich sorg dafür, dass du sie beeindruckst. Als Science-Fiction-Parabel über eine düstere Zukunft hat die Verfilmung des Bestsellers von Suzanne Collins durchaus ihren Reiz. Doch sind die Figuren zu glatt geraten, eindimensional, und die Handlung zu vorhersehbar, um uns zu packen. Schöne Bilder, pompöse Settings verpacken hier eine Idee zu einer Geschichte, die in der filmischen Umsetzung nicht wirklich zünden will, sondern nur das macht, was sie anprangert. Pure Unterhaltung in perfekten Bildern. Die Tribute von Panem, The Hunger Games annehmbar.